Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon, Dämon. All ihr minderen Subjekte, hat wirklich keine Ahnung, was in meinen Taten steckt. Ich bin ein teuflischer Despot, unter dem blutroten Mund sammle ich die Energie. Tausende Menschen, Pentagramme an den Wänden, als ich durch die Gegend creep. Und du badest dich tief in deinem eigenen Blut. Wenn du dies Dämon siehst, weißt du, was dir gleich geschieht. Ich pack mir deinen Körper und schleif ihn einfach mit. Hab dein Leben fest im Griff. Alle Spuren sind verwischt, bevor jemand mitkriegt, was dir geschehen ist. Hab ich dich längst verspeist. Ich verleib mir alles ein, ob groß oder ob klein. Sag dem Sonnenlicht goodbye, denn du siehst es niemals wieder. Im Schatten wirst du sterben. Keine Überreste, die von mir hinterlassen werden. Polizei kann nicht aufklären, was in dieser Nacht geschah. An diesem dunklen Tag war ich nur da, um mir zu nehmen, was es gab. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Keiner deiner Leute weiß, was der Dämon heute treibt. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn dein Killer durch die Gegend schreit. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Keiner deiner Leute weiß, was der Dämon heute treibt. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn dein Killer durch die Gegend schreit. Hass auf alle Menschen, die auf dieser Welt verweilen. Hunderte Personen, die um ihre Leben schreien. Das Wasser wird zu Wein, es sieht aus wie das Blut. Ich fühl mich gut, wenn ich sehr viel Böses tu. Wer oder was bist du, dass du dir denkst, mir dumm zu kommen? Gib mir nur eine Chance und dann sieh zu, wie du umkommst. Meine Krallen bohren sich durch deine Kehle. Durch in dir steigt die Angst und Furcht. Verlier noch ein weiteres Wort und du siehst mich dann sofort in deinem verdammten Ort. Ich verbreite das Chaos, ich verbreite den Schrecken. Sehe zu, wie sie verrecken. Alle diese Menschen, die ihre Nasen in Angelegenheiten stecken, die sie nichts angehen. Unangenehm wird es wohl für dich werden, denn der Dämon ruft zu dich und verspeist wird alles, was zwei Beine besitzt. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Keiner deiner Leute weiß, was der Dämon heute treibt. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn dein Killer durch die Gegend schreit. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Keiner deiner Leute weiß, was der Dämon heute treibt. Verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn dein Killer durch die Gegend schreit. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Keiner deiner Leute weiß, was der Dämon heute treibt. Ich verspeise deine Seele, ich verspeise deinen Leib. Nichts, was von dir übrig bleibt, wenn dein Killer durch die Gegend schreit. Ich verspeise deine Seele,